Wie sich außerdem durch die Analyse der Ernährungsgewohnheiten früherer Zeiten herausstellte, ließ der leicht verfügbare, energiereiche Plantagenzucker den Gesundheitszustand in der gesamten britischen Gesellschaft von 1600 bis 1850 so stark ansteigen, dass die Bildung einer industriellen Arbeiterklasse möglich wurde. Auch nachdem man die Sklaverei 1807 in Großbritannien und 1833 in den Kolonien abgeschafft hatte, zahlte die britische Regierung gewaltige Geldsummen an Unternehmen, Grundbesitzer und Einzelpersonen, die in den Sklavenhandel investiert hatten, um sie für den Verlust der kostenlosen, gefangenen Arbeitskräfte zu entschädigen. Europäer mussten sich nicht an den Investitionen in diesen Handel beteiligen, und tatsächlich gab es zu Hause auch Opposition dagegen. Aber viele machten es wie Edward Colston, dessen Erbe noch heute in der Stadt Bristol ihre Spuren in einer Reihe von Institutionen hinterlassen hat. Sie schlossen sich Initiativen wie der Royal African Company an und investierten in den Transport versklavter Menschen zwischen den Kontinenten. Wenn wir heute in Europa und Nordamerika unserem Alltag nachgehen, vergessen wir nur allzu gern, wie sehr unsere Straßen und unser Alltagsleben durch die so gewonnenen Profite geprägt wurden und wie leicht die damaligen Zeitgenossen an diesem Strom von Zwangsarbeitern und Kapital teilhaben konnten. Das Kapital, das durch den transatlantischen Sklavenhandel aufgehäuft wurde, floss über wohltätige Spenden in unsere Krankenhäuser, Schulen, Kirchen und Universitäten. Die Menschen, die sich an dem Handel beteiligten und damit Reichtümer verdienten, werden mit den Namen von Straßen und Gebäuden sowie mit Denkmälern geehrt. Auch viele Neuerungen im Versicherungswesen, die heute den Finanzsektor unserer Wirtschaft kennzeichnen, haben ihren beunruhigenden Ursprung im transatlantischen Sklavenhandel. Die Investoren wünschten sich sowohl für die Feldfrüchte als auch für die menschliche Fracht ein finanzielles Sicherheitsnetz. Außerdem hinterließ die rassistisch unterfütterte Misshandlung von Afrikanern, die ihren formellen Ausdruck im transatlantischen Sklavenhandel fand, zweifellos ein tief verwurzeltes Erbe der Ungleichheit und Diskriminierung, das noch im 21. Jahrhundert seinen Einfluss auf den Nord- und die südamerikanische wie auch auf die europäische Gesellschaft und ihre politischen Konflikte ausübt. In den Tropen erzielten zwar einige afrikanische Eliten und Kaufleute mit dem Handel große Gewinne. Der Profit durch den Zucker und die globalen Kapitalströme erreichten die afrikanischen Küsten aber nicht im selben Maße. Wie wir bereits erfahren haben, zerstörte der Handel in vielen Teilen des Kontinents die geografische und politische Situation, und die Auswirkungen waren von Dauer. Seit dem 18. und 19. Jahrhundert führte die dauerhafte Eroberung verschiedener Teile Westafrikas auch zu brutalen Kriegen, zur Zerstörung der traditionellen Landnutzung und gesellschaftlichen Systeme und zum Raub eines kulturellen Erbes, das bis heute in europäischen und nordamerikanischen Museen eingeschlossen bleibt. Ebenso wurden auf vielen industriell betriebenen Plantagen keine Gewinne mehr erzielt, nachdem dort keine versklavten afrikanischen Arbeitskräfte mehr tätig waren. Regionen wie São Tomé und Príncipe, aber auch eine Reihe von Karibikinseln gehören noch heute zu den ärmsten Ländern der Welt, nachdem sie irgendwann von den Europäern, die sie brutal ihrer tropischen Wälder beraubt hatten, aufgegeben wurden.